16. Dezember. Dies ist ein LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Gelesen von Public Domain Scholar. Weihnachten von Johann Wolfgang von Goethe. Bäume leuchtend, Bäume blendend. Überall das Süße splendend, in dem Glanze sich bewegend, alt und junges Herz erregend. Solch ein Fest ist uns beschädet, mancher Gabenschmuck verredet. Staunet schauen wir auf und nieder, hin und her und immer wieder. Aber Frust, wenn dir's begegnet und ein Abend zu dich segnet, das aus Lichter, das aus Flammen, vor dir glänzt und all zusammen, alles was du ausgerichtet, alle die sich dir verpflichtet, mit erhörten Geistesblicken, fühltest herrlich uns entzücken. In der Form Weihnachten.